What about the future of radio? Just loving your haircut. It is said to be dead. Everybody's got a spare receiver, and it's easy to build a transmitter. The waves are there, and we are in it. We think the future looks great. This is Emission de l'Art Visionnaire calling from wherever the studio settles, from wherever it gets invited to. Listen to the unseen. Don't trust your eyes. Believe what you are told. Ladies and gentlemen, this is your invitation to present your most secret art shows, unfinished projects and future plans. Listen out for our location and join us for real in the most radioactive events in Berlin, the city that can only be run by you and your favorite pirate station. Between January and May together, we work out strategies how to survive on this creative planet. This is talk. This is activism. We're gonna change atmospheres. This is music. This is art. And join us. Make objects fly. Occupy the space that need to be occupied. Let's start with the airspace. All of this between January and April and beyond. Here. This is how we contact you. Please contact us back. You do that via the blog slenova.wordpress.com or simply zap into peoplezapping.com/places/radiovisionary. Emission de l'art visionnaire. Looking forward to hear you, hearing forward to see you. Am 22. April 2014, also vor 2 Tagen, wurde mit großem Brimborium die neue Kunsthalle, gebaut in einer Initiative des Estrell Hotels in Joint Venture mit der Stadt Berlin, eröffnet. Wie wir bereits in unserer Sendung am 10.04. berichteten, gab es im Vorfeld und während der Bauphase der Kunsthalle heftige Auseinandersetzungen und Kontroversen. Nicht nur wegen des Standorts und der Architektur der Kunsthalle, sondern auch die kuratorischen Inhalte wurden stark kritisiert. Durch Initiative des bundesweiten Bürgerverbands zur Abwehr schädlicher Pyramidenstrahlung, kurz BBZASPS, wurde ein Streit losgetreten, der über lokale Fragen hinaus das gesamte Kunstsystem in Frage stellte. Der BBZASPS schaffte es, die Gegner der Kunsthalle, so unterschiedlich ihre Kritikpunkte auch sein mögen, zu einer geschlossenen Gruppe zusammenzuführen. Ich begrüße heute hier bei mir im Studio den Pressesprecher der Estrel-Kunsthalle, Herrn Georges Leblanche. Bonsoir. Herrn Stefan Bloch von der Freien Szene Berlin. Guten Tag. Sowie Martin Steiner, Mitglied des BBZASPS und des Zusammenschluss Haben und Brauchen. Sowie Frau Merkaber von Guten der Tag. Dekoratorin der Estrel-Kunsthalle. So, wir hatten ja im Vorfeld zu dem Bau der Estrel-Kunsthalle gab es ja viele Proteste. Jetzt wundert man sich natürlich, da gerade die Freie Szene lange eine Kunsthalle für Berlin gefordert hatte. Was spricht denn nun gegen das, gegen dieses tetraeder-pyramidenförmige Gebäude, was jetzt hier nun der Stadt Berlin gegeben wurde? Ja, also es ist erstmal grundsätzlich so, dass die Finanzierung der Kunsthalle total zum Nachteil ist, also für die Kunstschaffenden und letztendlich auch die Bevölkerung, da das Ganze auf einer Privatwirtschaft basiert. Das heißt also, es gab keinen gemeinschaftlichen Entschluss, für wen diese Halle eigentlich letztendlich zum Nutzen ist oder wer diese Halle prägt und, ne? Also es ist ein langer Weg, der gegangen wurde, aber letztendlich wurden die Kunstschaffenden aus dem Prozess ausgeschlossen. Das heißt, sie hätten mehr Bürgerbeteiligung in der Programmplanung gefordert. Letztendlich oder schon. Oder auch im überhaupt in der architektonischen Fragestandort. Sowohl als auch. Ja. Also es gab einige Beschlüsse, die außerhalb eines Allgemeinentscheids stattfanden. Das heißt, Sie hätten eigentlich eine Art Volksentscheid gefordert? Eigentlich schon, also beziehungsweise einen Dialog, einen klaren. Den gab es aber erst, nachdem sich eine Protestbewegung organisiert hat und den Dialog mit hergestellt hat. Ja, diese Protestbewegung ging ja auch stark aus von dem BBZASPS, der sich jetzt nicht nur an dem kuratorischen Programm gestört hat, sondern sogar sagt, dass die Pyramide schädliche Strahlung aussendet. Vielleicht können wir dazu ganz kurz Martin Steiner hören. Ja, gerne. Ich freue mich, dass hier auch mal, dass unsere Perspektive Gehör findet, weil wir lange im Diskurs außen vor waren, was ich bis heute nicht verstehe. Für mich gibt es zwei Probleme im Umgang mit dieser Kunsthalle. Ich würde diesen Begriff gar nicht verwenden persönlich, aber ich finde, es gibt ganz praktische Probleme für den historisch gewachsenen Kiez. Ich finde, da ist wirklich eine Planiermentalität, hat da Einzug gehalten, die vielleicht nur noch historischen Vergleich findet in der Art, wie Las Vegas konstruiert wurde. Das heißt, hier wird ein esoterisches Konstrukt wird hier aufoktroyiert, wirklich von oben. Es gab nie, da muss ich Herrn Bloch auch widersprechen, es gab nie sowas wie einen vorsichtigen demokratischen Dialog. Ich finde, das ist von oben gemacht. Das ist ein Kunstbegriff, den kenne ich eigentlich nur so aus dem Sozialismus. Das ist Staatskunst. Ich sympathisiere mit dem Sozialismus, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber in dieser Art und Weise, wie diese Kunsthalle entstanden ist, da ist ganz viel böses Blut noch und auch viel Emotion liegt da noch im Argen. Und das wird sich artikulieren, glauben Sie mir. Herr Georges Leblanche, was sagen Sie denn zu den Vorwürfen? Es wurde irgendwie mehr Bürgerbeteiligung gefordert, auch im Vorfeld. Jetzt gibt es den Vorwurf der Esoterik. Vielleicht können Sie sich kurz dazu äußern. Ça, je pense que c'est un point de vue. Moi, je vois d'autres choses. Vous savez, à chaque fois qu'on essaye d'amener un projet, de construire quelque chose, on a toujours des gens qui veulent voir le mauvais côté des choses. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que nous avons amené un super essor économique à la ville de Berlin. Je voudrais déjà avant tout remercier le formidable travail de l'architecte Dimitri Bogdanov. Je vous invite tous à venir voir ce merveilleux bâtiment qui est absolument magique. Hein. Je pense que vous en conviendrez tous. Cette pyramide absolument monumentale avec ce rayon absolument magique chaque jour. Et enfin, vous n'avez qu'à voir le public. Écoutez, nous pouvons déjà prétendre, je crois, à combien, oui, 20 000 personnes déjà en 3 jours. 20 000 personnes en 3 jours. Oui, bah écoutez, vous pouvez rire. Moi, je pense que ce projet est vraiment quelque chose qui sera à marquer dans les annales parce que déjà, nous sommes... J'ai pas fini, laissez-moi terminer. J'ai pas terminé. Je voudrais avant tout quand même souligner l'essor économique, parce que si vous me le permettez, nous sommes dans une période où les temps sont pas vraiment faciles et nous amenons ici 250 emplois directs, sans parler de tous les emplois qui sont indirects, c'est-à-dire les sous-traitants, tout le travail d'hôtel, de restauration, de tout ça. Je pense que c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. Alors, je vous laisse, excusez-moi, je reviendrai ensuite sur ce que je voulais dire à propos de l'emploi. Vielen Dank. Wir bitten jetzt, ich möchte jetzt Frau Babette Merkaba bitten, ganz kurz noch ihr kuratorisches Konzept vielleicht zu erläutern, bevor wir in der Diskussionsrunde weitergehen. Na, danke schön und guten Tag erstmal allen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bin natürlich sehr stark damit einverstanden, was der George da erzählt hat, weil das ist tatsächlich so. Ich erkenne auch keine Gefahr, in der man Kunst den Menschen schenkt. Und diese Kunst alle ist eigentlich sogar mehr als ein Geschenk, was die Stadt Berlin betrifft. Und ich persönlich... Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Das ist kein Verbrechen. Also, wie können Sie denn bitte das Wort Verbrechen zu Kunst und generell zur Innovation für so eine Stadt definieren? Das verstehe ich jetzt. Ja gut, weil mich das aufregt. Wir haben jetzt über diesen ideologischen Überbau gesprochen, was auch immer. Was sehen wir denn in der Praxis? Zum Beispiel, ich möchte Sie... Nein, darf ich das kurz ausführen? Bitte, einmal. Durch diese artifizielle Lichtspielorgie, die immer wenn dort die Sonne untergeht, ist das Flugverhalten der Vögel dermaßen außer Kontrolle geraten. Wir haben dort in den letzten 2 Tagen Vogelleichen gefunden. Wir sind dort mit einem Sack eingeritten. Und ich rede von den Leuten, die das wirklich betrifft, weil sie dort leben, seit 10, 20, 30 Jahren. Die Türken, die dort leben. Wie ist denn zum Beispiel dieser Migrationshintergrund, der dieses Viertel geprägt hat, kuratorisch in ihre Arbeit eingeflossen? Kein Stück. Wir haben dort etablierte Künstler, aber ich habe dort noch keinen einzigen Türken ausstellen sehen. Natürlich geht es auch um eine finanzielle Frage, also wie das Ganze auf die Beine gestellt werden soll, aber man muss dann auch mal gucken, eine Prioritätssetzung, demografisch, zwischenmenschlich. Also für mich hat da auf jeden Fall ein Baustein gefehlt. Ja, die Tränen kann ich verstehen. Natürlich weinen sie darüber. Viele, da liegt viel Emotion drin. Thank you. Ja, aber die Emotionen sind auch diejenigen, die man dann fühlt, wenn man mittendrin in dieser Konstruktion drin ist. Und was Sie vorher gesagt haben mit dem Türkischen, da bin ich nicht so ganz einverstanden, weil zum Beispiel meine persönliche Assistentin, sie kommt ja tatsächlich aus Ankara und wir haben sie gesucht. Und wir freuen uns sehr, mit ihr arbeiten zu dürfen, Frau Ökülöcüş, weil sie tiefe Kenntnisse über die anatolischen Gebiete hat. Und das hat ja natürlich sehr viel auch mit Ägypten zu tun. Und da wir halt mit einer Pyramide zu tun haben, sind die zwei Sachen sehr verbunden. Und kulturell gibt es auch triftige Gründe. Und was sie dann meinten mit den Menschen, mit den Gefühlen. Und wir nehmen Rücksicht auf einige Sachen, auf viele Sachen würde ich sogar sagen, weil diese Pyramide sich tatsächlich in einer Kreuzung befindet von energetischen Wegen Europas. Und da versuchen wir, diese ganzen Menschen und diese globale Energie, diese kosmische Energie auf den Punkt zu bringen. Und das haben wir halt mit der Pyramide gemacht. Und was sie da meinten, so kuratorisch gesehen, haben wir einen Weg, wir gehen einen Weg durch. Also wir gehen in die Pyramide rein, wir befinden uns erst in einem Labyrinth. Und das ist halt das, was uns mit der Erde so verbindet. Wir starten mit dem Boden und bauen dann unsere Seele auf eigentlich. In diese Struktur, die so immer nach oben geht. Und wenn Sie da reingehen, dann werden Sie auch fühlen, Ihre Seele. Entschuldigung, da muss ich kurz dazwischen gehen, weil das ist genau diese Form von Esoterik, die für mich methodisch, kuratorisch... Natürlich, waren Sie aber... Hat das keine Substanz? Nein, es hat einfach keine Substanz. Ich habe eine Frage. Waren Sie schon da drin oder... Ich war dort Sie drin. Wann waren Sie denn da? Ich habe Sie nämlich nicht gesehen. Ich habe mich dort... Ich habe persönlich jeden Besucher begrüßt. Ich habe, muss ich sagen, aufgehalten. Ich habe Sie... Nein, ich habe... Haben Sie sich verkleidet? Es geht Sie nichts an. Ich war dort gewesen und ich habe mich... Ich bezweifle das. Ich kann merken, irgendwas an Ihrer Seele... Sag nicht die Wahrheit. Ich fühle es. Okay, ich war vielleicht nicht persönlich dort, aber Sie, im Gespräch. Das ist aber so eine Erfahrung, die einfach nicht so vergangen ist. Aber wenn er es doch sagt, also wenn er sagt, dass er dort gewesen ist, dann wird es doch wahrscheinlich auch so sein. Also Herr Bloch, warum sollte er denn haben Sie denn die Ausstellung schon selbst betrachtet? Ich war dort, ja. Also ich habe mir das Ganze auch schon angeschaut, natürlich auch aus eigenem Interesse. Fand das auch... Alles ganz toll, so wie es gemacht ist, aber letztendlich merkte ich auch, und das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen die Polemik von Frau Merkaba wider, dass die Motive da eine etwas verschobene Rolle spielen. Also das Museum zeigt ja ausschließlich dreieckige Kunst. Ausschließlich dreieckige Kunst und wird dort auch ganz toll zur Schau gestellt. Man fühlt sich durch die Aufnahme im Raum, ich glaube, da würden Sie mir jetzt zustimmen. Natürlich, natürlich. Fühlt man sich wie zu Hause. Also es gibt eine Identifikation. Also das ist alles schön und gut, aber mein Problem ist, wo kommt das her? Woher nehmen die Schöpfer eigentlich ihre Energie, jetzt mal in auf dem Jargon gesprochen? Und es herrscht mir keine wirkliche kein Ausgleich. Wir haben 3-4 Jahre lang recherchiert, um genau diese Wege zu finden. Das, was ich vorher meinte, dass die sind die kardinalen Wege der Energie in Europa. Die treffen zum Beispiel auch Rom, ne? Und London. Aber bis jetzt gab es keine Möglichkeit, das auch in Berlin deutlich also zu machen und sehbar zu machen. Das haben wir halt getan, indem wir wirklich recherchiert haben. Und das, was Sie halt meinten, ist auch, zum Beispiel haben Sie bemerkt, dass Sie da waren, das muss ich jetzt sagen, weil das ist, also es gibt Experten, die mich heute Morgen, ich bin total begeistert darüber, es gibt so Experten, die mich angerufen haben heute und die behaupten, dass die, afrikanische Schmetterlinge wieder in Berlin sind. Wissen Sie, wie viele Jahrzehnte Berlin ohne diese afrikanische Schmetterlinge gelebt hat, durch diesen Regenbogen, den wir da geschafft haben, durch diese Energie, wurden sogar 5 afrikanische Schmetterlinge in Berlin gefunden. Gut, das ist eine Zahl, darf ich dazu auf kurz eingehen? Nein, darf. Nein, und muss auch, finde ich. Gerade der dass Sie dieses Beispiel nennen, das entbehrt einer gewissen Tragik eigentlich nicht, denn der afrikanische Schmetterling ist eine invasive Art, Tierart, der kommt also hier hin und nimmt dem Sperber und anderen heimischen Pflanzen und Flora-Fauna nimmt den. Ich glaube, Sie meinen die indogermanische Schmetterlinge, nicht die afrikanische. Sie haben eben auf den afrikanischen und ich habe im Vorfeld dieser Sendung, das ist mein Job als Vertreter des BBZAPS, recherchiert, das sind Tierarten, die uns hier keinen Gefallen tun. Jetzt möchte ich ganz kurz einlenken an dieser Stelle. Also wir haben gerade von Frau Merkaba erfahren, dass es anscheinend für Berlin einen Zugewinn der Tierwelt gibt. Jetzt ist aber auch die Frage, welchen wirtschaftlichen Nutzen kann denn Berlin von dieser Kunsthalle erwarten? Und wer wird daran beteiligt? Also an wen fließen die Gelder? Ist das letzten Endes, sind das Gelder, die dann dem Estrel Hotel zugeschoben werden oder werden auch die Bürger Berlins davon profitieren? Vielleicht können Sie, Herr Blanche, sich dazu noch mal äußern. Oui, écoutez, ce projet est censé ramener, basiquement, si on reste sur ces estimations qui sont d'ailleurs déjà dépassées, nous imaginons quelque chose comme 10 millions d'euros chaque année en bénéfice. Pour la communauté, je le rappelle, c'est quand même un projet qui est sponsorisé et soutenu par l'équivalent de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, oui aussi. La Tour Eiffel, enfin, le projet est subventionné par la ville de Berlin. Et le département de Neukölln. Je ne connais pas exactement l'équivalent ici à Berlin, mais enfin, je vous parlais tout à l'heure de 10 millions d'euros chaque année, ne serait-ce que sur les entrées, sans parler bien sûr des emplois. J'en avais parlé tout à l'heure, mais il y a les emplois directs. On est sur 250 emplois directs. Je vous laisse imaginer tout ce qui est sous-traitant, produits dérivés, etc., etc. Moi, je pense que j'entends parler de problèmes d'énergie, j'entends parler de conflits entre ces différents artistes qui soutiennent pas ce projet. Moi, je pense que ce projet est un apport pour la ville et je voudrais aussi dire à tous les artistes de Berlin que ce projet n'est pas contre eux et que nous avons d'ailleurs de nombreuses collaborations en vue avec différents espaces qui sont aussi réservés pour toute cette merveilleuse énergie créative que nous pouvons trouver à Berlin et je voudrais leur dire de venir. Non, mais tout simplement, leur dire de venir. Venez nous voir, venez voir ce que nous proposons, venez voir ce merveilleux monument et travaillons ensemble. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, bitte. Dass, wie Herr Georges eben gerade gesagt hat, haben wir auch einen Baguette-Test geführt. Das heißt, die ganzen Leute, die bei uns in der Pyramide arbeiten, die mussten diesen energetischen Test bestehen, damit die ganze Energie, die da reinfließt, immer noch rein bleibt. Ne? Und das, was er auch vorher meinte mit der Migration, also was gerade Georges mit Paris und der Migration erzählt hat, widerspiegelt sich auch im Herzen Europas. Das heißt, wir stehen darauf, aus Vielfalt ein einziges Wort zu schaffen. Ja, aber Vielfalt ist doch mal ein Stichwort, auf das man bei der Planung vielleicht ein bisschen hätte eingehen können. Sehr richtig, ja. Also da, glaube ich, herrscht dann doch ein politisches Defizit beim Schaffungsprozess. Ja, ein Legitimationsproblem. Was meinen Sie? Also reicht es Ihnen diese wunderbare Vielfalt an den Farben in dem Regenbogen nicht? Nein, weil Vielfalt hat, ich weiß nicht, woher Sie kommen, aus welchem Winkel Sie gekrochen sind, weil... Entschuldigung, sehe ich so aus, als würde ich kriechen? Nein, aber Ihre Argumentation hinkt. Ihre Argumentation. 1,45 Meter schon. Bei mir sieht ja die Welt anders aus. Moment, ja? Okay, wir versuchen sachlich zu bleiben. Ihre Argumentation hinkt, weil es geht nicht um Vielfalt, Farbenvielfalt oder Artenvielfalt. Das ist doch reichlich esoterisch. Und ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, der einigermaßen gesunden sind hier überhaupt die Leute noch gesunden Verstandes, frage ich mich manchmal. Meine, weil in der Stadt oder jetzt? Nein, weil diese Kunsthalle hat vielleicht noch, ja, nein, wie soll man... Also ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, aber letztendlich ist es, glaube ich, keine Frage mehr eines Einzelnen, sondern da hätte ein Gemeinschaftssinn stattfinden müssen oder greifen müssen. Und der ging verloren in einem Schwall von außer reichweitigen Dingen, die vor sich gingen, ohne das. Also es, wie gesagt, also ich finde trotzdem, dass der Dialog hätte stattfinden müssen. So, jetzt ist aber diese Kunsthalle nun mal da. Wir leben mit diesem neuen Gebäude in unserer Stadt. Wir leben mit diesem Regenbogen schon seit einigen Wochen. Der Regenbogen war ja schon da, bevor die Eröffnung stattfand. Jetzt ist ja die Frage, Sie hatten ja schon Lösungsansätze gefunden, wie quasi im Nachhinein eine Art Entschädigung stattfinden könnte für die Künstler, die auch unter anderem wegen dieser Kunsthalle vertrieben wurden, die ja aber laut Ihrer Argumentation erst dafür gesorgt hatten, dass diese Kunsthalle überhaupt an diesem Standort gebaut werden konnte. Ja, das ist richtig. Also es gab zwar schon großzügige Zuschüsse vom Senat, die dann auch nochmal um 3,7 Millionen Euro aufgestockt wurden. Allerdings ist das ganz weit entfernt von den 18 Millionen, die wir ja eigentlich fordern und brauchen. Ne? Und ich schlage vor, dass es eine grundsätzliche Beteiligung aller Kunstschaffenden und Verantwortlichen, tatsächlich Verantwortlichen gibt, die für den Entstehungsprozess eigentlich mitverantwortlich sind. Eine Gewinnbeteiligung. Wir haben ja schon von Herrn Blanche gehört, dass mit hohen Gewinneinnahmen richtig, zu rechnen ist, natürlich. Die dann auch der Gemeinde wieder zugutekommen sollen. Genau, also letztendlich soll das Geld natürlich, oder der Gewinn soll dort auch sich wiederfinden, wo er eigentlich hingehört, also rechtmäßig. Sie meinen jetzt, man sollte sozusagen allen freischaffenden Künstlern und Kulturschaffenden in Berlin eine bestimmte Summe jährlich auszahlen als eine Art staatliches Stipendium. Kann ich da vielleicht was dazu sagen? Ja, bitte. Vielleicht noch nicht klar gewesen ist, also vielleicht da ist da in der Kommunikation was schiefgelaufen, weil eigentlich 3% jeder Eintrittskarte wird von uns gesammelt und in neue Projekte investiert. Das heißt also praktisch 3% hilft uns, 33 neue Spots in Berlin zu finanzieren, also Kunstspots, ne? Lautet es, besondere Galerien mit einem gewissen Touch und mit einem gewissen Auge auf die zeitgenössische Kunst. Womit wir ja dann aber eine Art Monopol auf... Nee, das überhaupt nicht. Also das ist einfach, also wir suchen dann nicht die Künstler aus. Es gibt eine staatliche, also ein staatliches Wettbewerb und die Teilnehmer, die daran natürlich teilnehmen können, wie das Wort schon sagt, die werden alle unter 33 Jahre sein. Also wir möchten auch, dass die Leute wirklich involviert werden, damit auch die Stadt auch wieder was von dieser Energie bekommt, die wir dann in diesem Pyramid... Entschuldigung, das ist wirklich unerträglich. Also ich sehe uns schon wirklich in 10 Jahren hier im Gleichschritt marschieren und ich will jetzt hier keinen historischen Reflex bemühen, aber das ist schon eine ganz, ganz schön gleichgeschaltete Vorstellung von Kunst, die Sie hier, also die Vorstellung, dass Sie jetzt auch noch diesen Kunstgedanken, diesen elitären Kunstgedanken auch noch in sozusagen den Underground, den Berliner Underground, der Berlin ja erst zu dem macht, was es ist, transportieren und dadurch dann auch überdecken, das ist mir ja ein absolutes Gräuel. Also ich finde, das ist eine eitle Selbstbespiegelung eines Turbokapitalisten. In seinem Namen ist dieses Projekt entstanden und auch die Arbeit von Bogdanov, wer sich da mal ein bisschen mit ihm beschäftigt, das ist ein lupenreiner Antisemit in meiner Meinung. Wurde es Ihnen aber auch gesagt, dass Sie diese Schmetterlinge nicht lecken sollten? Weil das hört sich gerade so ein bisschen an, als wären Sie ein bisschen davon vergiftet worden. Irgendwie so. Nein, ich bin sauer. Das hat ja nichts mit Vergiftung zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann den Sinn dieser Sätze irgendwie so wirklich für mich verstehen. Vielleicht kann Herr Georges Leblanc das Konzept noch mal kurz erläutern. Ja, ich wollte Ihnen auch gleich was fragen. Cosa ne pensa lei in generale di tutto questo grande polverone che si è fatto intorno alla piramide e che comunque sì, in qualche modo ci sposta e devia l'attenzione da quelli che sono i veri punti cardinali, cioè l'arte, tout la bellezza fait. Dell'arte? Tout à fait, tout à fait. Non, mais ce concept de d'ascension et puis bon, je voudrais pas cacher gâcher toute la surprise au public, mais on a quelques surprises à leur présenter. vous êtes perdu, vous aussi vous êtes perdu. Oui, mais c'est on vous a retrouvé quand même, hein. Bon, c'était quand même assez, enfin je veux dire, il fallait faire ce projet. Le cahier des charges était quand même considérable et moi je suis toujours bluffé par la prouesse la prouesse technique, hein, parce qu'on n'en parle pas, tout le monde reste, mais cette prouesse technique et cette émotion, moi c'est vraiment ce que je retiens sur ce projet. C'est vrai, les 33 vogels. Cette émotion. C'est vrai, total. Dieses von Frau Merkaba angedachte Konzept der 33 Spots für Leute unter 33 Jahren, geht das denn tendenziell in die Richtung, die Sie da angedacht hatten, Herr Bloch? Also grundsätzlich finde ich die Idee eigentlich ganz toll, da es neue Möglichkeiten eröffnet. Aber letztendlich ist es dann doch wieder die Frage, wie wird das Ganze dann stattfinden? Also haben wir dann die Möglichkeit, einen Konsens auf einer gemeinschaftlichen Ebene zu finden? Ja, auch zur Interaktion, denke ich. Weil die, wie soll ich sagen, die unabhängigen Positionen in der Kunst in Berlin werden marginalisiert durch solche Großprojekte. Und sie hatten es immer schwer und sie werden es jetzt noch schwerer haben. Und wenn dann die Kunst vereinnahmt wird für esoterische Strahlungsaufgaben, also sie wird ja de facto esoterischen Strahlungsaufgaben zugeteilt und für die Produktion von Vibes prostituiert, die ich persönlich unangenehm finde. Ich finde sie unangenehm. Ja, aber waren Sie schon mal im Theater? Ja, sicherlich. Herr Martin, ja, waren Sie? Ja, gut. Dann werden Sie bestimmt auch bemerkt haben, dass als Zuschauer irgendwas einfällt. Und nämlich die Leute, die im Licht sind auf der Bühne, sie werden sofort erkannt. Also überall ist es dunkel, aber da, wo das Licht ist, da erkennt man den wirklichen Wert einer Sache und eines Schauspielers. Und genau das haben wir gemacht, indem wir halt nicht nur Licht und Farben auf die Stadt gebracht haben, sondern auch Aufmerksamkeit. Was glauben Sie, was Europa sagen wird zu den ganzen Künstlern in Berlin, wenn sie erst unter so einer großen Lupe genommen werden? Das ist ja klar, dass wenn die Aufmerksamkeit da ist, kann auch eine Entwicklung da sein. Und natürlich ist es ein Prozess und die Sachen, also wie die Energie fließt, ne, ist ja wie die Stimme. Also die Stimme zum Beispiel wird auch aus benutzter Luft hergestellt werden, wissen Sie? Ja, aber und das ist dieses, genau der gleiche Prinzip. Entschuldigung, dieses Bild will ich gerne aufgreifen von der Lupe, die Sie über die Kunstszene halten. Für mich ist diese Lupe eher ein Brennglas, unter diesem die Künstler hier verbrennen. Sie werden ja verfeuert. Und abgesehen davon hat der regionale Künstler ja gar nichts davon. Es werden große Namen, es geht um Prunk und Prestige dort, aber die subtilen Zwischentöne der ansässigen Künstler bleiben ja völlig außen vor, bleiben unberücksichtigt. Dabei gibt es unheimlich geile Kunst hier in den Berliner Ateliers und da haben wir auch letztes Wochenende mit unserem Atelierrundgang, ist ja eine der wenigen Oasen, wo wirklich noch unabhängige Kunst gezeigt wird, ja, im Netzwerk Projekträume haben wir auch wieder gesehen, da sind ganz tolle künstlerische Positionen, die wir in keinster Weise sich reduzieren lassen auf Dreiecke oder Pyramiden. Und da bin ich unheimlich froh, dass es diese Räume noch gibt. Und die werden sie uns nicht kaputt trampeln mit ihrer polemischen und esoterischen Politik. Es ist nämlich keine Kunst, das ist Politik. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie haben einfach Angst vor fremden Ideen und von Begriffen, die sie halt noch nie gehört haben. Das ist ja aber normal, das kann ich ja auch verstehen. In jeder Entwicklung gab es immer solche Probleme. Angst, Feindlichkeit, Angst vor Berührung von neuen Kulturen. Ja, aber das lenkt doch total ab. Also ich meine, letztendlich ist es doch... die afrikanische Schmetterlinge? In meinen Augen ist das ein Admiralsmanöver in Sachen Ablenkung. Also da muss ich... Wovon werden Sie denn abgelenkt? Das verstehe ich jetzt nicht. Also für uns ist es doch... alle eigentlich wichtig, dass die Kunst bestehen bleibt. Und so wie das gerade von sich geht, ja, also da wird das, wie ich das, ich teile die Vision, die Herr Steiner in den Raum gestellt hat, dass wir in 10 Jahren, wenn das so weitergeht, da haben wir hier ein einheitliches Breitum. Entschuldigung, also aber schon wie die Tradition sagt, also wenn man einfach die 3 berücksichtigt. Was ist die 3? Die 3 ist eigentlich die Perfektion, aber die kann auch natürlich die Bewegung darstellen. Also das war wirklich jetzt unser Plan. Also es gibt zum Beispiel Theorien über Dreiecken. Das ist ja mathematisch und historisch auch bewiesen, dass je nachdem, was wir für ein Dreieck haben, haben wir eine andere Sorte Energie, die da ist. Ne? Und Dreieck ist für mich als Kuratorin, für mich stellt der Dreieck einfach eine Möglichkeit dar. Also wir müssen keine Angst vor der Zukunft haben, weil das, was wir jetzt haben, ist ja halt nur die Basis. Die sind diese ganzen Steine, auf denen wir unsere Konstruktion und Struktur für die Zukunft basieren. Das heißt aber alles nicht, dass wir einfach so stabil und monoton und granitig da bleiben werden. Es wird sich alles bewegen. Noch. Das langweilt doch langsam. Können wir bitte mal in der Diskussion irgendwie noch ein anderes... Nee, mich würde noch mal interessieren, weil Herr Blanche hat wie im Prinzip jetzt die ganze Zeit über sein, hat Pressetexte rezitiert. Ist er persönlich... Naja, das ist ja seine Aufgabe als Pressesprecher. Ja, okay, aber wenn er hierher kommt, dann muss er sich auch gefallen lassen, dass ich ihn als Privatperson anspreche. Herr Blanche, finden Sie wirklich, dass... abseits von den großen Zahlen und dem großen Geld, diese Kunsthalle, oui, was für diese Stadt bringt. Écoutez, je vais pas nier que c'est important. Allez-vous faire un projet et puis perdre de l'argent? Qui? Dites-moi qui monte un projet sans pouvoir au moins avoir une visibilité dans l'avenir. Maintenant, je pense que cette espèce de paranoïa sur les énergies, j'entends parler d'énergie, d'oiseaux, de 3 côtés, je ne sais quoi. Écoutez, je pense qu'il serait bon de voir le projet d'une manière un petit peu plus positive. Moi, je vous réitère mon invitation à venir nous voir. J'ai pas pu vous parler de la pépinière aussi, la pépinière créative qui se trouve, alors vous allez peut-être rire, c'est vrai, elle se trouve au sous-sol. J'ai pas eu le temps de vous parler aussi de ce projet avec les artistes, parce que je voudrais pas qu'il y ait cette espèce de frontière entre les expositions courantes, les différents événements et puis les gens autour. On n'est absolument pas une espèce de d'intrusion dans le paysage. Nous tenons absolument à travailler avec la ville de Berlin, avec les jeunes. Oui. J'appelle la mairie, au revoir à partir et la faillition. J'apporte de croître s'il y avait des partants qui pouvaient là et avec les choisissons qui s'associent ça. Mais tout à fait, tout à fait. Et voilà. Tout à fait. À chaque fois. Croyez-moi. C'est ce que je vous dis, croyez-moi. Ja, das meine ich ja. Ja, merci, Herr Blanche. D'ailleurs, je tenais à ajouter que, vous savez, pour la petite histoire, la tour Eiffel, à la base, devait être construite sur trois pieds. Hein, donc, toutes ces allusions historiques sont importantes, enfin, à mon sens. Merci. Herr Bloch, jetzt noch kurz zu Ihnen. Sie hatten ja noch weitere Lösungsvorschläge auch zu dieser Debatte ausgearbeitet. Nun hat sich die freie Szene ja nicht bereit erklären können, sich dem BBZ-ASPS anzuschließen. Sie kämpfen eigentlich an der gleichen Front, aber haben unterschiedliche Vorstellungen, wie man dieser... Ja, weil es ideologische Verwerfung gibt. Das haben wir heute in der Diskussion gesehen, Herr Bloch. Ich finde, Ihre Position ist sehr schwammig. Sie haben es bislang nicht geschafft, finde ich klar, Positionen überhaupt zu beziehen. Aber welche Position beziehen Sie denn da jetzt, Herr Steiner? Also welche Forderungen stellen Sie jetzt konkret? Ja, also ich finde, jetzt haben wir ja diesen Bau dort. Er hat ja auch gewisse Vorzüge. Es ist Bausubstanz da. wir müssen keine neuen Steine hinbringen. Ich würde nur sagen, im Sinne eines Kollektives sollten wir umgestalten. Das heißt, wir sollten die Ecken abfeilen. Das war eine Idee, die wir zusammen mit der mit dem Bürgerbegehren formuliert haben, mehrfach. Wir haben eine Art Manifest. Der zweite Punkt ist, dass wir dieses Tetraeder umkippen, dass wir also wieder eher in eine quadratische Form kommen. Naja, wenn man ein Tetraeder umkippt, bleibt es Tetraeder. Das ist ja quasi... Ja, kleine Modifikationen in der Bausubstanz, da wäre, glaube ich, schon viel mitgeholfen und natürlich über dieses Bauliche hinaus eine Beteiligung der lokalen Künstler auch in diesem kuratorischen Raum, der ja jetzt eine Blackbox bleibt. Also Sie möchten quasi, dass die Künstler, die ansässigen Künstler das Programm mitgestalten können. Das ist ja nun mal in keinem Museum weltweit nicht aber, der ja, Fall. Okay, aber dann kein anderes Pilotprojekt. Ja, aber kein anderes Museum der Welt ist ja auch durch die Bestrebungen und die Errungenschaften der lokalen Künstler derart forciert worden, wie diese Kunsthalle, auf die sich dann ein Einzelner mit dem entsprechenden Kapital gesetzt hat. Aber wie das Projekt gewachsen ist historisch, ist es eben aus einem Kollektiv entstanden, das jetzt abgeschnitten wird, wo das Projekt steht. Also da sind Sie sicher theoretisch das einig. Das ist, glaube ich, der einzige Schnittpunkt, Bloch, den wir haben. Das ist dieser kollektivistische Begriff. Herr Bloch, Sie sind jetzt aber gegen Modifikation, also äußerliche Modifikation sozusagen, Kosmetik zu betreiben an dem Gebäude. Das ist ja nicht Ihr Anliegen, sondern Sie fordern ja im Grunde genommen, ist es Ihnen egal, was in dieser Kunsthalle vor sich geht und wie diese Kunsthalle da nun steht, solange die Künstler profitieren von diesem Gebäude finanzieller Art. Richtig, also inhaltlich habe ich überhaupt gar keine Ansätze, also die ich einbringen möchte, aber... Ich verstehe, dass hier heiße Tränen vergossen werden, aber vielleicht können wir unsere Emotionen ein wenig zügeln. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass eine Umarmung die Welt schon von der Dunkelheit retten kann, also lassen Sie ihn bleiben alle umarmen. Vielleicht bleiben wir sachlich und... Ja, also versuchen uns ein wenig zurückzunehmen emotional, auch wenn das hier sehr angespannt ist, die Stimmung. Ja, also ich denke, letztendlich geht es doch nur um die Finanzierung des Konzepts. Und, also warum Sie jetzt weinen, Herr Blanche, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Pourquoi tu cries? Pourquoi? Tu cries. Je crie, je pleure. Tu pleures. Je pleure, je m'en rends même plus compte, voyez-vous. Mais enfin, yeah. Non, mais c'est triste, écoutez, c'est triste. Moi, je veux pas me résoudre à croire que c'est si négatif. Un tel projet, je vois les heures de travail, toute la motivation qu'il y a eu. J'ai un peu mal aussi pour ces gens que je vois souffrir et qui croient pas à ce projet, qui sont réfractaires. Et encore une fois, je leur fais un appel. Hein, je leur fais un appel. Ja, aber das ist genau, ich habe das Gefühl, ich werde hier als Wutbürger abgestempelt, der einfach irgendwie Veränderungen ja, blockiert. Proteste, die Proteste aus der Richtung des BBZ ASPS kamen, gingen ja auch schon sehr in Richtung Wutbürger. Nein, also das ist Farbbomben. Nein, ja, das begreife ich nicht mehr als friedlichen Protest. Okay, wenn Sie vielleicht wissen, woher wir kommen und was wir in den 70er Jahren gemacht haben, in den 60er Jahren, ach, da sind wir auch 60er. Schon. Da sind wir auch schon das auf die Straße schon gegangen. Einiges. Nein, da sind wir auf die Straße ja, gegangen ja. Und wir hatten Ideale und die lassen wir nicht. Protest ist ja schön und gut. Man sollte doch aber bitte bei friedlichen Mitteln bleiben. Ich war auch in Vietnam und trotzdem denke ich halt nicht so wie Sie. Ja? okay, was soll ich dazu sagen? Ich finde übrigens, das ist mein persönliches Schlussfazit, ich finde diese Schau, es ist eine Schau, die auf Schaueffekte und Jahrmarktattraktionen Wert legt. Ein Labyrinth hat für mich auch eher den Charakter eines Events. Das ist keine Form von Diskurs. Ich glaube, das habe ich in dieser Diskussion klar zum Ausdruck gebracht. Und damit möchte ich eigentlich auch nur noch mal sagen, ich finde diese Schau primitiv kuratiert. Ja, weil Sie nehmen an, Sie erleben nichts. Daran liegt es. Ja, natürlich sehen Sie das halt dann so. Aber ich werde für Sie beten. Und ich werde versuchen, die Energie auf Sie zu richten, sodass Sie auch endlich die Augen öffnen können, was bei Ihnen ziemlich schwer zu sein scheint. Gott verschone mich. Ja, ob Sie das afrikanische Schmetterlinge nehmen oder nennen oder Energie, ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Man muss ja experimentieren und Sachen durch die Sachen durchgehen und dann erst dann kann man einiges verstehen. Aber das nehme ich Ihnen ja gar nicht böse, muss ich sagen. Danke. So, also vielen Dank an die Studiogäste. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und vielleicht können wir diese Diskussion an anderer Stelle fortsetzen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es noch zu einer Lösung kommen wird. Danke sehr. Danke für die Einladung. Merci. Also 5 hoch 2 plus 4 hoch 2 ist gleich Hypotenuse hoch 2. Das ausgerechnet, das sind 25, das sind 16, das ergibt dann 41 gleich Hypotenuse hoch 2. Nicht vergessen, hier noch die Wurzel zu ziehen. Und dann erhält man 6,4 cm ist gleich 10. Das ist es, ne? Das sind dann 6,4 cm. Wer das nicht glaubt, der kann das ja ruhig mal zeichnen. 5 cm ist die Länge, 4 cm die Breite. Und dann könnt ihr diese Seite hier messen und erhaltet dann 6,4. Dann die B. Hier haben wir ein Trapez und die Aufgabe könnte hierbei zum Beispiel lauten, bestimme die Höhe des Trapezes. Ja, da sagt ihr, Höhe, wie geht denn das jetzt? Ja, Höhe ist auf jeden Fall das hier gemeint. Die Höhe ist ja der Abstand von der unteren zur oberen, ne? Das ist die Höhe und die muss in einem rechten Winkel stehen. Das ist halt quasi so ein Gesetz. Also zieht ihr quasi, also ihr könntet hier natürlich die Linie ziehen, aber dann könnt ihr den Satz des Pythagoras nicht anwenden. Also zieht ihr die Linie hier direkt an der Grenze, da wo diese Seite die Seite trifft, ne? Also hier. Moment. Ja, jetzt geht's. Also da oben. Da zieht ihr dann die Linie runter und dann erhaltet ihr hier ein Dreieck. Und nicht nur ein normales Dreieck, sondern ein rechtwinkliges, denn die Höhe muss ja im rechten Winkel dazu stehen. Prägt euch das ganz gut ein, das kommt sehr oft an. Ja, und dann heißt es, berechne die Höhe. Also habt ihr hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck und ihr wisst ja, Hypotenuse gegeben, Seite gegeben, also Moment. Kathete gegeben, Kathete nicht gegeben, Hypotenuse gegeben. Erste Kathete gegeben, zweite Kathete nicht gegeben, Hypotenuse gegeben. Dann, ihr könnt auf jeden Fall den Satz des Pythagoras anwenden, müsst dann aber umstellen. So sieht er normalerweise aus, dann denkt ihr die gegebene Kathete zum Quadrat auf die andere Seite. Ja, so viele Fragen irgendwie hier. Ja. Also auf jeden Fall hat sie dann nicht gegeben die Seite. Okay, Kathete zum Quadrat, das zweite Kathete zum Quadrat gleich Hypotenuse zum Quadrat. Eingesetzt 1 hoch 2 plus b hoch 2 gleich 4 hoch 2. Wir bringen die gegebene Seite auf die andere Seite. Also die gegebene Kathete auf die andere Seite, so rum. Ja, da kommt man recht durch. Und schreiben dann minus 1 hoch 2. Dann steht hier, gesuchte Kathete zum Quadrat gleich 16 minus 1. Und übrigens 1 hoch 2 ist nicht 2, ne? 1 hoch 2 bedeutet 1 mal 1 und 1 mal 1 ist auch 1. Dann kommt der Rat 10 hoch 2 gleich 15. Und dann noch die Worte und der Rat 10 ist gleich 13 mal 18. Und das ist die Höhe dieses Potenzials 13 mal 18. Sie hörten Estrell 2, They Never Find Out, Pretty Pyramid. Aufgenommen 2010 in den Flextone Studios und live übertragen aus dem West Germany Berlin. Musik von Der Freundliche Sultan. Danke an Sarah Lehn, Marta Gerosa, Benjamin Kahlmeier, Dominik Wirth, Jan Lesange und Jean-François José Japy. Sich noch in diese Diskussion einzuschalten, weil es gibt ja auch noch Hörer auf dem Stream. Ja. Hat denn jemand eine Frage? So, es scheint nicht der Fall zu sein. Falls unser Live-Publikum gewillt ist, können wir alle zusammen noch ein wenig Karaoke singen. Wir haben zwei Mikrofone zur Verfügung und diverse Lieder über Regenbogen, Pyramiden und Dreiecke. Ja. Moment, wir haben hier kleine technische Umbauten. Vielleicht hören wir so lange gar nichts. Falls unser Live-Publikum einen Gruß ausrichten möchte, hat es jetzt die Möglichkeit dazu. Ich grüße zumindest unsere Zuhörer an den Boxen. I've got my life in such a mess and I don't know what to do. Wer möchte mitsingen? How can I live in this old world and be in love with you? Das Mikrofon liegt hier vorne auf der Bühne. If I said goodbye to my first true love, my heart would break in two. For I'm halfway still in love with him and half in love with you. Dreieck nicht vergessen, Dreieck nicht vergessen. Tropic, Alter. I saw you at the movie show just the other day, but I was with my other love, so I looked the other way. I didn't want to hurt him, couldn't bear for him to see the way that I would look at you and the way you look at me. Tra-la-la-la, triangle, tra-la-la-la, triangle, tra-la-la-la, triangle, my life's in such a tangle. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow birds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If heaven happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Can't I? Charlotte Split. Nee, aber gesungen haben wir den nicht. Oder doch? Hungry Feeling. A hungry feeling. Es gibt zwei Stücke darüber. Ich muss ganz kurz hier das Gespräch führen, tut mir leid. Rainbow, Estrell, Pyramid, Estrell. Estrell. Capelese. Rainbow. Rainbow. Tschüss. Tschüss. Rainbow. Estrell. Wir machen einfach Play. Ja, auf jeden Fall. Taymor Mies. Du gehst ins Archiv und dann scrollst du runter. Pyramid. Estrell. Genau. Pyramid. Hotel. Aber ich habe versucht, ihre E-Zigarette zu auch. Genau. Stift. A hungry feeling came o'er me steeless. All the mice were squealing. My prison cell, and the old triangle, when jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal, to begin the morning, the screw ballin', get up your posy and clean up your cell, and the old triangle when jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Lights were sleeping, and because he was creeping, as I lay there weeping for my girl, and the old triangle went jingle, jangle. Yeah. Now it's Kate with the Smash It Pyramid. Requested by Tamil Girl 4141. Like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. I ask that shall be let we go. Stones, heavy like love you show. Sun does the ground we've known. And I just wanna carry on. We took it from the bottom up, even in a desert storm. Steady as a rock we hold, wishing every moment froze. No, I just wanna let you know. Years, 3,000 years, forever, pyramid, pyramid, like a pyramid, whoa, like a pyramid, pyramid, we built this on solid rock, like a pyramid, like heaven's touch, together, forever, to the Shamu. This. Just keep on going. I move it like a pyramid. We build a song with solid rock. Keep it like solid rock. Like a pyramid. Blowing the deep. Like a pyramid. Like a pyramid, yeah. Like a pyramid, like a pyramid, hey. Thanks for watching. Kate. Subscribe. Mit dem Kleber, das gehört hierher? Was denn? Ja, die sind die Lagen da hinten auf dem. Okay. Thank you. Andersrum, oder? Nee, das stimmt, du hast nicht. Und hier ist anders. Scheiße. Guck mal, ich heb mal hoch und du schiebst das um. Mach die beide Seiten. Warte. Ja, nehme ich auch so gedacht. Super, wehtut.